Übrigens, wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehen kann nach Nürnberg, dort, ich hatte meine Geschäfte in der Südstadt schwerpunktmäßig, und da ist einer dazugezogen. Ich hatte dann in den letzten ein, zwei Jahren Nachbar, der hat einen Outdoor-Laden gehabt, ein ganz total netter, freundlicher, sympathischer, drahtiger Typ, ne? Also auch recht kräftiger Typ. Und da haben wir immer gefragt, Mensch, du bist ein totaler netter Typ und so, aber irgendwie, irgendwas ist irgendwie mit dir, du scheinst mir irgendwie was Schlimmes erlebt zu haben. Das sehe ich dir irgendwie an, du bist irgendwie verängstigt. Dann hat er gesagt, du, es ist sagenhaft, dass du das merkst und es stimmt. Dann hat er mir erzählt, in Nürnberg gibt es die sogenannten Dutzendteiche. Das sind also 12 Teiche, ja. Es ist dort beim Kolosseum bzw. beim Aufmarschplatz, was Adolf Hitler angelegt hat. Der hat da also ein riesengroßes Gelände mit ein paar Quadratkilometer angelegt. Das ist also ein Naherholungs-Freizeitgebiet, Wochenendtourismus und so. Das ist boom, da ist es. Und einer von den Teichen ist also hochgradig vergiftet. Und das weiß die Öffentlichkeit nicht mehr. Und er hat es rausgefunden. Ja, da stehen schon Schilder, dort nochmal nicht reingehen soll, aber warum und weshalb und wie schlimm das ist, das wird der Öffentlichkeit nicht gesagt. Und das ist total kriminell eigentlich. Das war es damals und ist es sicher heute auch. Aber der Grund ist, dass sie da unglaublich viel Waffenarsenal versenkt haben und Munition. Und das ist ja so eine richtige Giftbrühe. Und dann hat er das publik machen wollen. Und dann hat er, und das glaube ich ihm, ja, das war jetzt auch, dann hat er Besuch von der Polizei bekommen. Die sind mit ihm im Wald gefahren, ja, und haben ihn also technisch raffiniert misshandelt. Das heißt, sie haben ihm furchtbare Schmerzen zugefügt, also nach raffinierten Methoden, so dass man danach nichts mehr sehen konnte, ja. Aber du hast furchtbar, er hat mir's auch erklärt und erzählt, wie das geht und so, ne? Also was sie mit ihm gemacht haben, ne? Was macht der Mann heute beruflich? Den habe ich aus den Augen verloren, weiß ich nichts mehr. Was hat er damals gemacht? Er hat in Nürnberg einen Outdoor-Laden gehabt, mir gegenüber. Der war nur 2-3 Jahre da, der ist inzwischen nicht mehr da. Ja. Und es war ein sehr tougher, sehr gebildeter, sehr netter Typ. In welcher Straße? Das war in Nürnberg in der Googlestraße. Der war auch mein Hauptgeschäft. Googlestraße. Nochmal langsam. Googlestraße in der Südstadt. Wie der Google-Hupf. Google-Straße. Also mit denen haben sie die Dinge gemacht, wo ich Angst hätte, wenn ich also mich groß gewehrt hätte, wenn man sich gegen die Herrschaften dann wirklich wehrt, dann geht's halt ganz andersrum. Ja, dann, und mit denen haben sie das gemacht und der hat natürlich dann seinen Schock weg. Der hat ganz klar gesagt bekommen, du machst das noch einmal, dass du hier versuchst, hier das zu publizieren, und da haben sie ihn einmal schwer misshandelt. Und da hat gesagt, er macht nichts mehr, er weiß, die legen ihn um bei einer nächsten Gelegenheit. Ja. Das waren 4 offizielle Polizisten von der Nürnberger Südwache. Ja.